WWE und ihre Star Power. Was machen, wenn die Oldies aufhören? Jetzt, hier im Wrestling Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling-Quartett, dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WWE-Teammitglieder und du. Ich bin wie immer der Rudek und führe uns durch den heutigen Podcast. Und nun ist es auch schon an der Zeit, meine beiden Talkpartner in dieser Runde vorzustellen. Mein erster Kollege war bei der letzten Ausgabe schon mit dabei und ich freue mich sehr, dass er auch bei dieser Ausgabe wieder mit dabei ist. Hier ist er, der El Brando, unser Benny. Hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's ganz gut und ich freue mich auf die nette Runde. Auch unser zweiter Gast war schon mal im Wrestling-Quartett zu Gast und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hier ist er, die Stimme aus dem hohen Norden, unser Silent-Flicker, der Andi. Hallo, wie geht's dir? Mahlzeit. Ja, ich freue mich auch, dass das mal wieder geklappt hat. Zweites Mal, sagtest du, bin ich dabei. Korrekt. Und bin mal gespannt, was uns heute erwartet. Freue mich, was die User so eingesprochen haben und mal gucken, was passiert. Jawohl, vielen von euch dürfte der Ablauf schon bekannt sein, aber dennoch erkläre ich es mal ganz kurz. Ich spiele eine Sprachnachricht ab, fasse das Ganze kurz zusammen und ihr habt dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und gerne auch Dinge hinzuzufügen, wenn ihr denn möchtet. Und wie immer machen wir das Ganze natürlich abwechselnd und ich würde sagen, wir fangen erst mit Andi an, danach ist Brando dran, dann Brando, Andi und so weiter, bis wir fertig sind. So, nachdem das nun erledigt ist, würde ich sagen, dass wir auch nun zu unserer ersten Sprachnachricht des Abends kommen. Und diese ist von Anita, die an dieser Stelle natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. Also zum Thema, was machen wir, wenn die Oldies aufhören? Ja, das ist natürlich schwierig. Es ist ja auch echt eigentlich nicht mehr so lange, weil die Zeit vergeht immer schneller und schneller, gefühlt. Und gerade solche wie Roman und Jay und ja allgemein auch Jacob und Solo sind schwer zu ersetzen. Wobei Solo, Jacob, bin ich mir sicher, oder auch Jimmy und Jay werden wahrscheinlich noch relativ lange wresteln. Das ist jetzt meine Meinung. Aber natürlich große Namen wie The Rock hat sich ja auch eigentlich schon so ja, relativ verabschiedet, das sieht man, John Cena hat jetzt seinen letzten Run, ja, Brock Lesnar, weiß man nicht, wie es weitergeht, aber lange wird es auch nicht mehr dauern und ja, da hat man einige Seth Rollins, die einfach schon ins Alter übergehen, ich könnte aber mir vorstellen, dass zum Beispiel Bron Breakker, aber auch in von NXT Trick Williams oder Obafemi sehe ich auch ganz, ganz groß und ich verfolge jetzt NXT persönlich nicht so viel, aber ja, ich denke, da gibt es einige, die auf jeden Fall Potenzial haben, weil wir können es eh nicht verhindern. Und deswegen, ja, wird das definitiv noch einige geben, die wirklich sehr Talent haben. Vielen lieben Dank, Anita. Ja, Anita meint, dass die Zeit gefühlt immer schneller vergeht, aber dass man sich letztendlich nicht so große Sorgen machen braucht, da man mit Trick Williams und Obafemi, nur um mal zwei Stück zu nennen, ja noch Leute hat, wo sie ganz großes Star-Potenzial drin sieht. Andi, siehst du das auch so? Bitteschön. Ja, tatsächlich sehe ich das ähnlich. Also erstmal herzliche Grüße. Ich, man kann ja fast sagen, Anita hat ja jetzt alle Namen angesprochen, über die man sprechen kann. Da ist ja nicht mehr viel vom Roster übrig. Ne? Also ich übertreibe gerade natürlich. Aber die Frage ist natürlich immer bei solchen Sachen, machen wir es an konkreten Namen fest oder gucken wir ein bisschen abstrakt darauf? Und ich versuche mal so einen Mischmasch draus zu machen. Es wird jetzt ja den ganzen Abend auch um dieses Thema gehen. Und Ich wage mal die Prognose, egal welche Namen genannt werden, glaube ich, könnte es immer letzten Endes auf die gleiche Grundfrage hinauslaufen. Und die lautet eben, hängt man an den Alten der Gestalt, dass wenn sie gehen, geht der Laden unter oder können die jungen Leute in die Bresche springen? Und ich glaube, die Frage, selbst wenn wir es gerade auf WWE ist mal jetzt beziehen, und bisher ging es ja wirklich ausschließlich um WWE, und ich glaube, die Frage, was passiert, wenn die Alten weg sind, war noch nie so, wie sage ich es am besten, Irrelevant klingt so abwertend, so meine ich es gar nicht. Aber war noch nie so akut, noch nie so gefährlich für WWE, weil es ist bei WWE, ich will nicht sagen, es ist fast schon sekundär, wer da jetzt im Main Event steht, weil der Star, so, das bereden Chris und ich auch immer alle paar Monate, der Star bei WWE ist schon lange der Brand. Also es ist nicht so wie früher, als in den 80ern, frühen 90ern da der Brand getragen wurde von Hulk Hogan, vorher von André the Giant. Danach war es Bret Hart, Shawn Michaels, danach Steve Austin, Dwayne Johnson, danach Lesnar, Cena und dann ein bisschen Daniel Bryan, dann Roman. Also ich glaube, spätestens seit der Attitude-Ära und seitdem WWE die WCW, ja, ich sag mal, geschluckt hat. Na, da war es noch eine Zeit lang kritisch, aber eigentlich war da WWE ja auch schon alleine am Markt. Jetzt haben wir zwar AEW, die auch dabei sind, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nicht die wirkliche Konkurrenz der Zeit für WWE sind, sondern AEW ist da noch mit sich selbst beschäftigt. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, dass sie ihr eigenes Ding machen. Aber ich glaube, WWE ist derzeit so unglaublich gut aufgestellt, was Vernetzung mit multimedialen Konzernen angeht, was den Deal mit Netflix angeht, was die Gespräche mit ESPN angeht, was die Vernetzung mit dem Showbusiness angeht, mit anderen großen Sportlern. Tyrese Halliburton war jetzt im Gespräch, dass er vielleicht beim SummerSlam auftritt, also mit NBA-Workern was macht, mit Musikstars und so weiter. Also der Brand WWE ist so abgesichert derzeit, dass es gar nicht so entscheidend für mich drauf ankommt, was passiert, wenn Roman geht, was passiert, wenn Cena geht. Das sind natürlich wichtige Faktoren, aber ich glaube, der Einschnitt oder die Lücke, die diese Leute hinterlassen, die ist im wrestlerischen Bereich, im Mainstream-Bereich nicht zu leugnen. 100 Pro. Aber ich glaube, WWE wird null, absolut null Probleme, na, null ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, WWE wird keine großen Probleme haben, die einigermaßen zu ersetzen. Ob wir da, was Anita schon sagt, über Bron Breakker sprechen, ob wir über Jacob sprechen. Jacob ist, der, wie alt ist der, glaube ich, 33, ich weiß, müsste ich nochmal gucken, der ist ja nur auch für einen Wrestler nicht jung und ist ja auch nicht alt und ist ja auch gerade frisch zu WWE erst gekommen und man will ihn da ja auch in höhere Regionen pushen. Und deswegen glaube ich, Cena, unter uns, der macht seinen letzten Run. Der war vorher auch schon jahrelang entweder gar nicht da oder nur mal für kurze Auftritte da. Gefühlt ist der schon weg. Und jetzt ist er nur für diesen wichtigen Run nochmal zurückgekommen, der ja auch wirklich viel Aufmerksamkeit generiert. Aber to make a long story short, wir werden ja noch intensiv darüber sprechen bei anderen Sprachnachrichten. Ich glaube, dass WWE sich nicht wirklich große Gedanken um die Zukunft machen muss, wenn Cena oder irgendwann später Roman nicht mehr da sind. Vielen lieben Dank, Andi, für deine Ausführungen. Ja, da sind wir doch mal gespannt, was wir heute noch an Sprachnachrichten zu hören bekommen. Benny, siehst du das auch so, dass man mit den NXT-Lern noch genug Potenzial hat, mit welchem man nachlegen kann? Bitteschön. Das Thema NXT ist für mich ein bisschen ist spannend, aber um vorher auf die Frage von Andy noch zu antworten, ja, Jacob Fatu ist Baujahr 92, der ist jetzt 33 Jahre alt. Und ja, nur dass das mal geklärt ist. NXT ist für mich spannend insofern, dass wir schon viele Stars gesehen haben, die ins Main Roster gekommen sind und da kläglich gescheitert sind. Oder die auch außerhalb der WWE im Grunde Scheiße gebaut haben und deswegen nicht mehr bei der WWE sind. Klar kann man das abtun mit irgendwelchen Jugendsünden oder ähnliches. Es ist ja doch ein relativ junger Durchschnitt bei NXT, dass man das so abtut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die alleine Raw oder SmackDown tragen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, und jetzt kommt das Ding, was ich habe, die WWE hat die letzten Jahre keine Stars aufgebaut. Die meisten Stars, oh, es fährt bei mir Krankenwagen, ich hoffe, man hört es nicht so doll. Die meisten Stars, die dabei entstanden sind, sind Roman Reigns. Und das war's. Der Rest ist alles Midcard, würde ich jetzt sagen. Auch ein Dominic Mysterio zähle ich dazu, der halt irgendwo Undercard, Midcard, ja, Midcard ist ja. Ist er noch IC-Champ? Andi? Dom ist IC-Champ. Genau, und ja, dann ist er halt Midcard, aber auch eher untere Midcard, würde ich sagen. Also mir fehlen im Grunde, mir fehlen die Stars, die über der WWE stehen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich, also für die Promotion ist es sehr, sehr gut. Für die Wrestler, die da unter Vertrag stehen, sehe ich es ein bisschen kritisch. Ja, vielen lieben Dank auch an dich, Benny, für deine Ausführungen. Ja gut, da kann man dann natürlich drüber diskutieren, inwieweit das sinnvoll ist, ob irgendjemand selbst über der Company steht oder ob die Company eben das große Ganze ist und sich die einzelnen Worker dann da dementsprechend fügen. So, ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit der nächsten Sprachnachricht und diese ist von Tobi. AKA Da Rob, unserem ab heute neuesten WhatsApp-Community-Admin. Vielen lieben Dank auch an der Stelle. Und natürlich gehen auch an ihn viele liebe Grüße raus. Bitteschön. Servus, Tobi, aka der Rob hier. Ich sehe mehrere Punkte. Erstens, Talente aufbauen. WWE muss dringend Talente aufbauen und nicht verheizen im Main Roster. Das hat man zu oft gemacht und man sieht, wo es hingeführt hat. Viele sind jetzt bei den Konkurrenten. Konkurrenten, nicht alles abwerben wollen. Gut, man kann abwerben, ja. Aber nur, wenn es einen Mehrzweck hat. Wenn es keinen Mehrzweck hat oder keinen Nutzen, dann gleich lassen. Drittens, verdammt nochmal auf Talents hoffen. Man hat so viele Leute im Main Roster. So, so viele. Aus denen könnte man vier machen. Also, sobald die weg sind, muss WWE wirklich auf Talents setzen. Ja, vielen lieben Dank, Tobi. Tobi sieht hier gleich mehrere Punkte relativ kritisch und einer der genannten Punkte ist der Talentaufbau, da man seiner Meinung nach schon zu viele verheizt hat. Des Weiteren ging er noch auf Talente abwerben und so weiter ein. Aber ich denke, dass man das alles sehr gut gehört hat. Benny, wie siehst du denn das, was Tobi uns gerade gesagt hat? Bitteschön. Bin ich sogar Großteil mit ihm einer Meinung, dass man viele Talente verheizt hat? Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir können auch gerne über zwei Rückkehrer jetzt reden, die zu WWE zurückgekommen sind, Aleister Black und Rusev, die beide irgendwie verheizt wurden. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt besser wird nach der Rückkehr. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Das mit dem Abwerben anderer Stars, naja, es hat WWE irgendwie schon immer so gemacht, aber groß abgeworben haben sie die nicht, weil meistens war es nach Vertragslaufzeit irgendwie, dass sie mal eine Ablöse für einen Wrestler bezahlt haben, ist mir jetzt eigentlich neu, aber da möchte ich nichts Falsches sagen, ist gemeines Halbwissen von mir. Und Talente fördern, ja, aber das sind wir wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre zu spät. Ja, vielen lieben Dank, Benny. Andi, siehst du die Punkte, die Tobi hier genannt hat, auch eher kritisch, oder hast du da was völlig anderes zu sagen? Bitteschön. Nee, ich sehe die Punkte gar nicht kritisch. Also ich würde da sogar zustimmen, dass man das alles so sehen kann. Und ich finde auch das, was Benny vorher noch über NXT gesagt hat, spielt da auch so ein bisschen mit rein. Oder kann man da in diese Relation setzen, denke ich. Und deswegen würde ich meine Antwort so ein bisschen auf beides beziehen. Nur eine Sache kurz, was Dom angeht, da bin ich tatsächlich ein bisschen konträrer eingestellt als Benny. Ich würde Dom mittlerweile tatsächlich an einer Uppercard sehen, tatsächlich schon. Der zieht Fanreaktion ohne Ende, der wird immer relevanter gebuckt. Und das ist, hätte ich auch nicht gedacht, ist ein zunehmender Faktor bei WWE, wo man gucken muss, ob er dieses Level halten kann. Ja, ich glaube, da wollte Benny auch so ein bisschen drauf hinaus. Man muss mal gucken, wie so entwickelt und ob er auf Sicht auch in dieser Card-Region bestehen bleiben kann oder bestehen bleiben wird. Bleibt abzuwarten, völlig klar. Aber derzeit ist er auf dem Peak-Level, dass er schon viel länger hält, als ich das gedacht habe, tatsächlich. Und wirkt derzeit zumindest recht gefestigt. Das war nur so ein Seitenblick. In Bezug auf NXT, Talente verheizen und so weiter. Das ist unbestritten, dass das so ist. Dass bei WWE im Main Roster viele Leute, die bei NXT als Tiger gesprungen sind und im Main-Roster als Bettvorleger gelandet sind, also diese Liste ist lang. Da müssen wir auch nicht diskutieren, denke ich. Ich glaube aber, dass es im Endeffekt kaum ins Gewicht fällt, ob bei WWE die Stars aus dem NXT-Bereich jetzt bei WWE Main-Roster durchstarten oder nicht. Das ist nicht der Punkt, glaube ich. Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, ob die Rückkehrer zünden oder nicht. Ich glaube, man hat Rusev und Aleister Black für nichts anderes gekauft als für die Under- bis Mid-Card. Man hat mit denen auch nichts anderes vor. Es war beim ersten Run von den beiden jetzt nicht so der Knaller. Und ich bin mir auch sicher, da bin ich vollkommen bei Benny, das wird auch beim zweiten jetzt nicht so der Knaller werden. Aber dafür sind sie auch nicht gemacht. Irgendwie wird das schon gehen. Und sei es, da wiederhole ich mich kurz, dass man auf den Brand als solchen setzt und man dann schaut, okay, wen packen wir da hin? Ich zum Beispiel gehöre zu den Leuten, die überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ein Cody Rhodes so hard over ist oder dass ein Seth Rollins so hard over ist. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich beide zwar für starke Worker halte, aber ich da nicht diesen Klick-Faktor sehe. Also bei Cody schon mal gar nicht und bei Rollins eigentlich auch nicht. Aber die sind over. Es hat bei vielen offenbar geklickt. Und über Roman müssen wir auch nicht sprechen. Der ist für mich zwar nur ein Schatten seines Tribal Chief Gimmicks zur Hochphase, aber Overness-Faktor ist immer noch da. Gut, bei ihm sehe ich eben auch diesen Main-Event-Faktor seit dem Tribal Chief Gimmick. Bei Cody und Rollins nicht. Da ist also auch viel immer im Auge des Betrachters, will ich damit sagen. Und ich kann auch jetzt, will auch gar nicht diskutieren, ich akzeptiere auch jede Meinung, die sagt, Mensch, Andi, du peilst es einfach nicht. Cody und Rollins sind eben absolute Superstars. Und ich glaube, dass man diese Leute bei WWE eigentlich immer ganz gut platzieren wird, solange sie haben, solange sie wrestlerische Skills haben und solange sie ein bisschen Mic-Work und Charisma mit, wirst du es, glaube ich, immer bei WWE, wo sie jetzt stehen, so wie sie marketingmäßig, wie gesagt, vernetzt und aufgestellt sind, wirst du es, glaube ich, immer irgendwie hinkriegen, ein oder zwei Stars entweder aufzubauen und hinzustellen, die funktionieren dann, und zur Not holst du sie irgendwo anders her. Das heißt, ob bei NXT die Leute sich entwickeln und den Main-Brand tragen können oder nicht, das ist, glaube ich, gar nicht der Faktor. Denn zur Not holt man irgendwo die Leute her und ballert sie dahin, dass sie funktionieren. Natürlich ist da auch ein gewisses Risiko. Ich will jetzt nicht sagen, dass WWE derzeit von selbst läuft und nichts kann das kaputt machen. Auf Sicht mag da irgendwas vielleicht auch irgendwann bröckeln. Aber derzeit ist der Name WWE einfach so wertvoll, dass da die großen Stars, wenn man sie irgendwo herhaben will, dass man sie im Zweifel vielleicht auch bekommt. Und selbst wenn man sie erstmal nicht bekommt, ist WWE derzeit meines Erachtens viel zu stark als Brand, als dass ein paar Leute, die bei NXT nicht im Main-Roster zünden, da irgendwie Probleme bringen. Wie gesagt, dass Cody bei WWE die Liga 3 Jahre lang jetzt seit 2022 tragen würde, hatte man kurz bevor Cody zurückkommt auch nicht gedacht. Also Cody war für viele, glaube ich, auch gar nicht geplant, dass der die Liga jetzt trägt. Aber er trägt sie jetzt seit 3 Jahren. So unverhofft kommt oft, kann man sagen. Und deswegen glaube ich, dass das auch in Zukunft für WWE kein Problem wird. Ja, vielen lieben Dank, Andi, auch für deine Ausführungen. Ja, darf ich ganz kurz eingrätschen? Sorry, ja. Ich will nur eine Sache noch dazu sagen. Ich verstehe Andi, wenn er sagt, Cody Rhodes sieht er nicht, sehe ich auch nicht so. Bei Rollins ist das ein bisschen was anderes, der sich irgendwie seit 10, wie lange ist er jetzt bei der WWE, 10, 12 Jahre bestimmt schon? Ja, seit 2012 und vorher bei FTW. Ja, in denen seinen Adern läuft WWE-Blut. Cody Rhodes ist für mich aber auch so ein typisches American Face, den ich nicht brauche. Und ich finde auch nicht, dass Cody Rhodes die WWE trägt. Das sind zurzeit viele kleinere Säulen, die WWE tragen, aber es ist nicht Cody Rhodes in meinen Augen. Alles klar. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es an dem Alter der Fans liegt und da komme ich mir dann auch wieder ziemlich alt vor. weil Andi eben sagte, ja, Cody Rhodes zieht bei den Fans so und sowas. Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, also mit dem Publikum, was WWE halt eben hat und bedient und auch bedienen möchte. Und Rollins wie gesagt, also den kann ich schon ewig nicht mehr ernst nehmen. Nach der Shield-Zeit hat er ja den Singles-Run gehabt, den Cash-In bei, ich glaube, WrestleMania 31 war es, 2015. Da hat er mir noch ganz gut gefallen und danach, naja, ist er eigentlich nur eine schlechte Kopie seiner selbst, würde ich sagen, wenn man das mal so sagen kann. Alright, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und kommen zur nächsten Sprachnachricht des Abends und diese ist von einem neuen User in der Community und zwar dem Krishan, der an dieser Stelle auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön! Moin Rudek, moin Community. Ja, was machen, wenn die Stars, die Altstars aufhören, neue Stars ranschaffen bzw. kreieren? Ich denke mal, man ist da mit einem Dominic Mysterio auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ansonsten fällt mir da speziell noch ein Obafemi ein, von dem ich sehr viel halte und der auf jeden Fall das Zeug zu einem großen Star hat. Ja, und oder natürlich die Möglichkeit, Talent zu verpflichten, was das Zeug dazu hat, große Stars zu werden halt. Ich denke da speziell von AEW an einen MJF oder aber auch an einen Hangman Adam Page. Gerade die beiden haben ja auch irgendwie, sag ich mal, eine Vergangenheit zu Cody bzw. CM Punk. Das wären natürlich mega geile Fäden, die man bei WWE sehen möchte. Jo, dann liebe Grüße aus Pinneberg von Krishan. Ja, viele liebe Grüße zurück und vielen Dank, Krishan. Krishan meint einfach neue Stars ranschaffen bzw. kreieren und nennt dann auch gleich mal, wie wir ihn eben schon hatten, Dominic Mysterio, wo er findet, dass er sich auf einem guten Weg befindet. Also ähnlich wie Andy, der auch gesagt hat, dass Mysterio ja doch schon irgendwie weiter nach oben kommt, als man das gegebenenfalls gedacht hätte. Und als zweites nennt er hier auch mal einen Obafemi von NXT. Interessant finde ich jetzt, dass er gesagt hat, ja, schafft ihr doch einfach neue Stars ran, beispielsweise von AEW und nennt dann hier gleich mal einen, beziehungsweise die beiden hausgemachten AEW-Stars, MJF ganz klar, und den aktuellen AEW-World-Champion Hangman Adam Page, wo er es toll finden würde, wenn die von AEW zur WWE gehen würden. Andi, was hast du denn zu dem zu sagen, was wir gerade von unserem Krishan gehört haben? Bitteschön. Ja, tatsächlich gar nicht so viel, weil vieles von dem, was er gesagt hat, würde ich so unterschreiben oder deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, was ich schon gesagt habe. Bei Dominic muss ich nicht viel zu sagen, habe ich ja eben schon gesagt, da sind wir uns einig. Bei den AEW-Leuten mache ich es tatsächlich auch kurz, weil ich tatsächlich beide über kurz oder lang bei WWE sehe. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir MJF irgendwann bei WWE sehen. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass wir Hangman Page bei WWE irgendwann sehen. Klar, Hangman ist eigentlich von Beginn an ein AEW-Guy. Gut, das war Cody aber auch. Das muss nichts bedeuten. Ja, Jericho kommt ja auch wieder zurück, wenn man den Gerüchten glauben darf. Und er war ja auch von Anfang an bei AEW. Also gucken wir mal. MJF wird bei WWE wohl funktionieren, glaube ich. Und Adam Page, Hangman Page, ist jemand, bei dem ich es nicht sagen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schwierig werden kann. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass der voll durch die Decke geht. Also muss man mal abwarten. Aber wo ich tatsächlich auch bin, ist bei der Perspektive, dass tatsächlich beide auf sich zu WWE gehen könnten. Und damit sind wir bei dem, was ich eingangs ja auch gesagt habe, meine Güte, dann holst du eben irgendwie Leute von anderswoher. Die werden da schon irgendwann, sag mal, zu überreden sein mit guten Argumenten. Und dann hast du wieder das Problem gelöst, ohne wieder Stars aufzubauen, was WWE ja generell irgendwie nur so semi bisher erfolgreich geschafft hat. Und dann geht es irgendwie weiter. Nee, also ich bin da auf Linie. Danke. Vielen lieben Dank, Andi, für deine Ausführungen. Ja, da will ich auch mal ganz kurz zwischengrätschen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Meinst du, dass ein Hangman Adam Page und ein MJF aufgrund der PG-Ausrichtung von WWE überhaupt mit ihren Charakteren die sie aktuell in AEW darstellen, irgendwie bei WWE landen könnten. Die müssten doch bestimmt so abgeändert werden, oder nicht, dass das dann nicht mehr authentisch ist, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, CM Punk galt als unbezähmbar und das ist ja mittlerweile das größte TKO-Schoßhündchen, was da rumläuft. Und ja. Nee, also das meine ich jetzt wirklich ernst. Also Punk, den haben sie gebrochen. Der ist gezähmt ohne Ende. Und ich glaube, bei Page und MJF, also ich glaube, das sind beides absolute Profis. Und ich sehe auch bei beiden, die haben so viel Charisma, dass sie mit entsprechenden WWE-Korrekturen, will ich mal sagen, dass sie da ein entsprechend abgewandeltes Gimmick durchaus auf PG-Ära fahren können, auch ohne sich so zu verbiegen, wie Punk sich verbogen hat. Ich glaube, das geht, also ohne großen Gesichtsverlust. Man muss da eben nur ins Gespräch kommen, ne? Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für deine weiteren Ausführungen diesbezüglich. Benny, wie würdest du es denn finden, wenn zwei der etabliertesten AEW-Stars jetzt zur WWE wechseln? Bitteschön. Also im Grunde halte ich davon gar nichts. MJF als The Miz 2.0 bei der WWE, yay. Gar keinen Bock drauf. Adam Page bei der WWE, und sorry, wenn ich das so sage, aber bei der WWE mit dem Gimmick, mit dem Körper, den er im Moment hat, maximal Midcard. Und das meine ich gar nicht böse. Bei AEW Topstar, bei der WWE Midcard oder Undercard, sage ich dir ganz ehrlich. MJF wirst du locken können mit sehr viel Geld. Und ich glaube, da hat MJF auch noch nie einen Heel draus gemacht, dass er irgendwie dem Geld abgeneigt wäre. Ich bin kein Freund davon, einfach Leute zu verpflichten und zu sagen, hier habt ihr neue Stars. Für mich funktioniert Wrestling so nicht. Wie gesagt, du hast mit Adam Page einen AEW-Star dir selber aufgebaut über Jahre hinweg. Und jetzt hat er das Gold und ja, ich glaube, er hatte zwischenzeitlich schon mal das Gold. Bin mir aber da auch nicht sicher, ich bin bei AEW leider nicht so drin. Und MJF, ey, am Mikrofon, wenn er fluchen darf, wenn er das in seine eigenen Worte packen darf, seine Promos, dann sind die Weltklasse. Nochmal zu dem Thema Dominic Mysterio. Ich bin kein Dominic Mysterio-Hasser. Ich finde auch gut, ich habe auch nicht gedacht, dass der mit, ich glaube, er ist jetzt 28, 1997, glaube ich, ist er geboren, 28, dass der mit 28 schon so weit ist. Und ich glaube auch, dass man Dominic Mysterio jederzeit in ein Main-Event stecken kann und ihn als glaubhaften Gegner darstellen lassen kann. Ich persönlich hoffe einfach nur, dass er dieses Level weiter hält, weil ich bin, und da oute ich mich gerne, ich bin Dominic Mysterio-Fan. Ich finde das gut, was er macht. Wo waren wir noch? Was war noch? Oberfemi und? Genau, Oberfemi wurde hier noch genannt, genau. Ja, sehe ich, kann ich ganz schlecht einschätzen. Möchte ich mich nicht zu äußern. Es gibt aber noch einen Namen, den ich gerne mal droppen würde, und das ist Joe Hendry, der ja im Moment bei TNA ist. Was da eventuell passieren könnte die nächsten Jahre, dass er eventuell zur WWE gehen würde. Das sehe ich eher als MJF oder Adam Page. Okay, vielen lieben Dank, Benny, auch für deine Ausführungen. Ja, ich möchte da auch noch ein paar Sachen zu ergänzen. Du hast gesagt, ein Hangman Adam Page ist ein AEW-hausgemachter Star. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass er ja bei New Japan, glaube ich, ist er damals auch für Ring of Honor angetreten? Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Also auf jeden Fall New Japan, und da ist er auch durch Stahlbad gegangen. Ja. Erstmal das, und da ist dann MJF doch schon eher derjenige, der mehr der hausgemachte Star ist, der zwar vorher in kleineren Indie-Promotions unterwegs war, aber den man einfach schlichtweg vor AEW nicht kannte. Gut, einige Hardcore-Fans werden ihn sicherlich gekannt haben, aber ja, und dann so jemanden wegzuverpflichten, na gut, so ist halt das Business, ne? Das ist in der Bundesliga nicht anders. Um jetzt mal einen kleinen Fußballvergleich zu bringen, wenn du Geld als Verein hast und ein Vertrag von irgendjemandem ist ausgelaufen. Das ist ja übrigens auch so eine Sache, die wir eben mal hatten wegen der Abwerberei. Da ist es auch immer sehr drauf bedacht, dass eben Talents nicht angerufen, angeschrieben, was weiß ich, beziehungsweise kontaktiert werden, währenddessen der laufende Vertrag noch läuft. Ich weiß nicht, inwieweit oder mit wie hohen Geldstrafen sowas dann tatsächlich geahndet werden kann, aber wir wissen alle, dass solche Dinge schon passiert sind und auch weiter passieren werden. Alright. Meine, ganz kurz, ja. Gesagt, du hast übrigens recht gehabt, Hangman Page war aber auch bei Ring of Honor. Das ja, super, vielen Dank. Bam, bam, bam, wo sind wir stehen geblieben? Ja, wir kommen einfach zur nächsten Sprachnachricht des Abends. Und was soll ich sagen, ihr habt bestimmt alle schon drauf gewartet. Hier ist er, hier kommt Jace, an den natürlich auch liebe Grüße rausgehen, wie immer. Ne? Jace weiß Bescheid. Bitteschön. Also, um das kurz zusammenzufassen, es ist höchste Zeit, endlich wegzukommen von diesem typischen bebuckenden Haufen Oldies, um unsere Fans mit Star Power zu versorgen. Ich meine, es ist nur positiv, wenn man endlich diesen Weg geht, neue Stars aufbaut, ob es jetzt ein Jacob Fatu ist, hoffentlich, ob es jetzt ein Bron Breakker ist, hoffentlich, ob es jetzt eine Rhea Ripley ist, oder endlich weg davon geht, hin und wieder in die Trickkiste zu greifen und dann einen Goldberg rauszuziehen oder vorher noch einen Undertaker. Also gerade gegen Ende ihrer Karrieren, so klar, die ziehen wie blöd, aber die geben absolut keine guten Figuren mehr ab. Und im Endeffekt kann es nicht Sinn des Ganzen sein, die ganzen Shows mit Oldies voll zu bocken. Deswegen so, get the retirement to Vecina. Alles fein, aber lasst sie danach aus dem TV raus. Ja, vielen lieben Dank, Jace. Jace findet, dass man schnellstmöglichst davon wegkommen muss, Oldies zu bocken, nur damit man eine gewisse Star-Power in den Shows hat, und nennt hier natürlich auch gleich mal ein paar Leute, bei denen es erst gut finden würde, wenn die mehr Einsatz hätten. Spezifischer gehe ich da aber jetzt nicht drauf ein. Das haben wir alle schon so ein bisschen gehört und so weiter. Und gib damit einfach ab an Benny und sag, wie siehst du das denn, was Jace uns gerade erzählt hat? Bitteschön. Ja. Hat er gerade gesagt, man muss Rhea Ripley aufbauen? Als Star? Ja, ich denke schon. Rhea Ripley ist der größte Star der Women's Division ever. Die ist jetzt größer, als es Charlotte damals war, als es Becky Lynch damals war. Vielleicht waren sie Augenhöhe, als Becky Lynch damals kurzzeitig The Man war. Aber das sehe ich Rhea Ripley. Also da bin ich nicht bei ihm. Bron Breakker, klar. Jacob Fatu, ja, bin ich voll bei ihm. Man muss das aufbauen, um eben auch eine bezahlbare Zukunft zu haben, sagen wir es mal so. Und ja, ich sehe es genauso mit diesen Allstars. Allerdings bringt es ja anscheinend was, wenn man zum Beispiel einen Brock Lesnar zurückkehren lässt, den ich persönlich nicht mehr gebraucht hätte im Ring, dass ein The Rock sich ein WrestleMania Main Event an sich ranziehen kann, wie er das möchte. Gut, das liegt wahrscheinlich auch in seiner Position, in der er ist. Ja, das sind halt alles solche Punkte. Dann holst du dir einen Stone Cold Steve Austin irgendwie letztes Jahr WrestleMania zurück, der erstmal irgendwie in die Barrikade reinfährt und ein paar Leute kaputt fährt so halb. Das war sehr lustig. Ja, das war sehr lustig, aber für die WWE wird es halt trotzdem teuer. Wurden die nicht verklagt deswegen? Kannst du nicht sagen, Andi, hast du da was? Nein, und ob eine Klage gekommen ist, weiß ich nicht, aber WWE wird sehr, sehr schnell den Geldbeutel gezückt haben, um da allen möglichen Sachen vorzubeugen. Ja, genau, irgendwie sowas. Weißt du, dann holst du halt irgendwelche senilen Rentner ran, die Blödsinn labern. Hulk Hogan war doch das beste Beispiel mit seinem Silver Dome bei WrestleMania 30. Ja, das ist, ich kann Chase da voll und ganz nachvollziehen. Die machen keine gute Figur mehr und deswegen sollte man sie doch in Frieden ruhen lassen. Alles klar, vielen lieben Dank für deine Ausführung. Ja, ob dann Hulk Hogan sich da jetzt versprochen hat mit Silverdome oder Superdome, für mich war es nur ein Versprecher und da will ich es mal nicht größer machen, als es eigentlich ist, beziehungsweise ich es wahrgenommen habe. Andi, du bist an der Reihe. Jace ist ja eigentlich viel mehr darauf eingegangen, was man nicht machen sollte, nämlich so viele Oldies einzusetzen, damit man mehr Star Power hat. Wie siehst du das Ganze denn? Bitteschön. Ja, teils, teils. es gibt bestimmt Worker, die im Alter dann jetzt nicht so mehr der Feger sind. Übrigens, was Hulk Hogan angeht, bin ich bei dir, Rodek. Ich glaube, das hätte Hulk Hogan auch zu einer Prime gebracht, dass er sich da verspricht. Das juckt ihn gar nicht. Also das passiert einfach. Oder jetzt juckt ihn sowieso nichts mehr. Aber als er noch unter uns war, das hätte ihm auch mit 30 so passieren können wie mit 60. Also da dreht er sich um sich selbst. Das ist nicht schlimm. Es gibt aber auch Beispiele, gerade bei den Alten, wo tatsächlich die im Alter nochmal richtig geile Sachen raushauen. Also beim Undertaker, der hatte seine stärksten Matches dann, als er schon die 40 überschritten hatte, gegen HBK und gegen Punk und gegen Triple H. Aber natürlich danach war es dann auch nicht immer das Gelbe vom Ei, das will ich gar nicht verhehlen. Cena hat jetzt gerade beim SummerSlam 5-Sterne-Match rausgehauen, das zweite seiner Karriere. Gut, man kann immer über Meltzer-Sterne diskutieren, klar, aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich fand dieses SummerSlam-Match, also ich bin Fan, das ist, glaube ich, eben deutlich geworden. Und Cena, ja, John, ist alles okay. Aber auch wenn ich jetzt beide jetzt nicht unbedingt so abfeiere, ich fand das Match, das haben sie saumäßig gut rübergebracht. So, also alte Leute manchmal können noch mal richtig einen raushauen. Und ich finde es auch nicht schlimm, eben weil die Leute es wollen, weil da Nostalgie mitschwingt, wenn man die ab und zu mal bringt. Ob es bei WrestleMania sein muss, weiß ich nicht. Ob es beim SummerSlam sein muss, weiß ich auch nicht. Aber wenn man sie irgendwann mal auf die Karte bringt, wenn sie noch ein bisschen competen können und mitgehen können, ist es okay. Wo ich aber vollkommen natürlich dabei bin, dass man da Obacht geben muss, dass man es nicht zu oft machen sollte. Ne? Weil dann wird es irgendwann traurig und so habe ich auch die Wortmeldung verstanden. Da würde ich auch gar nicht gegen angehen. Vor dem Hintergrund würde ich im Grundtenor, wie gesagt, einsteigen, nur es ein klein bisschen differenzierter sehen, weil die teilweise eben doch auch ganz gut noch einen raushauen können und dann ist es fürs Business gut, ist sogar auch für den Zuschauer gar nicht verkehrt. Und Stichwort Brock. Bei Brock habe ich andere Probleme, ehrlich gesagt, ob es sein Alter ist. Wenn du verlassen kannst, bis auf einen Rumble, wo er, sag ich mal, ganz gut über den Winter gekommen ist, dann, dass der Junge aber wirklich topfit ist, super Athlet, gut, er schnauft dann auch recht schnell, weil er ja auch ordentlich, sag ich mal, Müsli gegessen hat. Ja, das wissen wir nicht genau, aber doch sehr, sag mal, diplomatisch körperlich betont arbeitet und dann doch recht schnell knallrot wird. Aber Brock, also ich muss sagen, Brock im Ring, weil also wenn Brock-Matches kommen, ich habe eigentlich grundsätzlich immer Bock drauf, weil ich weiß, da passiert was, da knallt es und wenn du ihm einen guten Gegner gibst und er auch dann mal länger als diese üblichen 6-7 Minuten geht, was er dann ja auch gegen Roman teilweise gemacht hat und auch gegen andere, ich bin einfach gespannt, was passiert, wenn Brock im Ring ist. Also Brocks Probleme habe ich, wie gesagt, eher in anderen Bereichen, die auch juristisch hinlänglich bekannt sind und muss man mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Er ist ja nicht Beklagter, er ist eher, sag ich mal, moralisch ein bisschen mehr im Kreuzfeuer der Kritik. Aber Matches mit Brock nehme ich fast an jedem Tag, wenn die Gegner brauchbar sind, wenn sie Punk heißen, wenn sie Roman heißen. Bei Cena bin ich ein bisschen zurückhaltend, ehrlich gesagt, das muss ich jetzt nicht mehr haben, weil ich weiß nicht, ob Cena das noch gehen kann. Aber um es auch hier kurz zu machen, ich glaube, es kommt sehr drauf an, wer diese alten Leute sind, wie sie in Shape sind und gegen wen sie antreten. Dann kann das nochmal richtig nice werden, wenngleich natürlich auch da der Tenor ist, im Alter wird es meistens nicht besser. Ne? Also da will ich gar nicht streiten. Vielen lieben Dank, Andy, auch für deine Ausführungen. Das beste Lesnar-Match, was ich also, ich sag mal, seit seinem Return 2012, ne, denn er hat ab 2003 damals, wo er kam, bockstarke Matches auch abgerissen, aber seit seinem Return 2012 habe ich noch in Erinnerung, Andy, da kannst du mir helfen, weil ich mit der Jahreszahl gerade nicht so genau Bescheid weiß, das war ein Fatal 4-Way-Match beim SummerSlam zwischen Roman Reigns, Lesnar, Samoa Joe und ich meine Braun Strowman. Kann das sein? Ja, das war ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob so 17 muss es gewesen sein. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber das hat gut gefetzt, ja. Ja, und das sind dann so Sachen, wo man auch merkt oder wo ich finde, dass man merkt, dass auch ein bisschen ältere Generation, dann boxt er halt nicht in Singles-Matches oder sowas oder gib ihn Tag-Matches oder gib ihn Multi-Man-Matches, dass sie sich ein bisschen mehr ausruhen können und ja, dann denke ich, ist da auch noch das ein oder andere gute Match drin. Jawohl, ich würde sagen, wir machen einfach straight weiter und kommen zu unserer nächsten Sprachnachricht des Abends. Und diese ist von André, an den an dieser Stelle natürlich auch ein paar recht herzliche Grüße rausgehen. Bitteschön. Ja, moin. Also erstmal muss man ja unterscheiden, so, wer sind Oldies? Die letzten, in Anführungszeichen, Oldies, die noch da sind, sind halt Cena, der Ende des Jahres aufhört. Dann hast du noch Orton, der ist 45. Hat bestimmt noch 3 Jahre mindestens Fulltime. Danach geht er wahrscheinlich auch für ein paar Jahre auf Teilzeit. Dann hast du noch Styles mit 48, der halt wirklich kurz vor Karriereende steht. Also rein vom Alter her. Und auch von der Lust, wie er ja selber sagt. Dann die nächste Riege hast du dann ja schon, die allesamt so um die 40 Jahre alt sind, mit Rollins, Reigns, Gunther, Priest, Rhodes, McIntyre. Vom Alter her, der ist zwar erst Mitte 30, ist Bronson Reed, aber der ist ja noch, ich sag mal, aufstrebend. Und danach baust du ja gerade schon die nächsten Stars von morgen auf, mit Dirty Dom, mit Bron Breakker. Wie gesagt, Bronson Reed wird halt auch gerade aufgebaut. Also an Star Power, wenn die Oldies gehen, die paar, die noch da sind, ist genug da. Und bei den Frauen sieht es nochmal anders aus. Ja, vielen lieben Dank, André. Bei André kommt es halt auch eben auf die Definition von Oldie an. Unter anderem, ich will jetzt nicht alle Worker benennen, die er genannt hat, aber unter anderem war auch ein Orton dabei. Und ich finde gerade bei einem Orton, der geht so ein safen Stil, ohne wirklich Bumps großartig zu nehmen oder High-Risk-Moves zu machen oder so, dass man da wahrscheinlich auch von ausgehen kann, dass solche Leute eben länger worken können, als jetzt irgendjemand, der andauernd in Seilen rumhüpft und heftige Bumps nimmt. Wie dem auch sei, ist er der Meinung, dass wir gerade die nächste Generation von Stars am Aufbauen sind. Und dann gebe ich einfach mal an dich ab, Andy, und frage, was möchtest du denn gerne noch ergänzen zu dem, was wir gerade von André gehört haben? Bitteschön. Tatsächlich gar nicht so viel. Ich finde, er hat das ganz gut rübergebracht und auch, finde ich, zwei sehr schöne Beispiele genannt mit Styles und Orton. Denn das sind zwei Worker, bei denen sich das WWE-Publikum, sag ich mal, einfach freut, wenn sie da sind. Aber man muss auch sagen, wenn sie jetzt nicht da sind, würden sie jetzt so großartig fehlen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also Styles hat in den letzten Jahren mehr Pausen als Matches gehabt. Meine ich gar nicht schlimm. Hat er sich in den Vertrag reinschreiben lassen, hat er sich verdient. Er wird gutes Geld bekommen dafür. Ist alles super. Aber er war kein prägender Main-Eventer. Schon lange ist AJ Styles kein prägender Main-Eventer mehr. Du kannst ihn mal in die Shows reinbringen, er bringt ein paar Leute over, zeigt ein paar gute Matches, aber ob er das macht oder nicht, wird das WWE-Produkt für mich keinen Meter nach vorne bringen. Das ist, der ist da noch dabei und das ist gut. Und so musst du, finde ich, auch die alten Leute, die jetzt, sag ich mal, immer noch im Regular-Roster drin sind, ich finde, so musst du sie einsetzen. Orton genau das Gleiche, der hat noch ein größeres Star-Appeal, auch was die aktuelle Resonanz angeht. Sein Theme ist ja auch pervers over und da kannst du auch sehr viel draus machen. Bei Orton hängt viel davon ab, was der Rücken macht. Wie auch schon gesagt wurde, sein In-Ring-Stil ist jetzt nicht der spektakulärste und der einen Körper zerbrechendste, will ich mal sagen. Das kann er in der Art und Weise auch noch ein bisschen wohl machen. Und das wird er, glaube ich, auch machen, solange wie der Körper es mitmacht und solange wie er Bock hat. Und ich glaube, diesen Orton, den kannst du quasi kannst du auf Eis legen und kannst ihn immer bringen mit diesem Theme. Und es wird ein Selbstläufer sein. Also gut, Orton muss eben nur einigermaßen fit sein. Er hat Charisma, absolutes Star-Appeal. Er ist am Mike großartig. Orton ist ein Selbstläufer. Und da kommt es allein drauf an, ob er fit bleibt, wie lange er fit bleibt. Und er ist ähnlich wie bei Styles, würde ich sagen, ob Orton jetzt da ist oder nicht. Er ist nicht mehr der prägende Faktor im Main-Event, aber wenn er da ist, funktioniert er immer. Und auch da, wenn Orton mal ein paar Wochen oder Monate fehlt, ich weiß nicht, ob das so groß auffällt. Sogar bei Roman war es ja gar nicht so schlimm, als er seine Auszeit hatte. Es geht ja immer irgendwie weiter. Und solange du diese Leute, die so am Outfaden sind, immer ab und zu noch droppen kannst, im Hintergrund läuft das Produkt aber weiter, solange habe ich kein Problem. Und WWE wird auch keins haben. Was Bronson angeht, ich sehe ihn nicht im Main Event, überhaupt nicht. Bronson Reed ist für mich ein Overachiever. Der war bei NXT nicht die allererste Geige. Der war auch weg. WWE, Hunter hat ihn zurückgeholt. Und ich glaube, der lebt gerade den Traum und genießt alles, was er da gerade mitmachen kann im Spotlight. Da sehe ich ihn auf Sicht übrigens nicht. Und wenn man sich so seine Interviews anguckt, ist das auch alles nicht so toll, denn Bronson Reed hat gesagt, bei diesem High-Risk-Move bei der Survivor Series hat er sich sein Bein aber derart verletzt, dass es wohl nie wieder perfekt funktioniert und er wohl auch nie wieder so vollkommen schmerzfrei sein wird. So, das heißt, der knabbert jetzt schon an dem Stil, den er teilweise worked, mit dem Körper, den er mitbringt. Der wird nicht im Main-Roster landen. Da muss man echt gucken, dass er, ich hoffe, so lange, wie es geht, dass er fit bleibt. Aber ein Bronson Reed sehe ich nicht als tragendes Zukunftspferd der Liga, so sehr ich es ihm gönne, weil ich mag den einfach. Der ist so knuddelig und freundlich und arbeitet hart. Aber sowohl vom Charisma als auch von der körperlichen Verfassung, was Verletzungsanfälligkeit angeht, wird es für den schwer. Also nimm ihn aus diesem Vision Stable raus, da wird er echte Probleme haben. Vielen lieben Dank, Andi, für deine Ausführungen. Ja, Benni, ich gebe die Frage einfach mal 1:1 an dich weiter. Bitteschön. Ja, wenn wir über die alte Generation Stars sprechen, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut beim Alter. Und zwar würde ich sagen, alles, was über 45 ist, gehört zur alten Riege. Und da sind wir bei der WWE doch schon ein bisschen weiter. R-Truth mit 52. Na komm, der sieht aber aus wie 27. Ja, ich wollte gerade sagen, der sieht besser aus als wir drei zusammen wahrscheinlich. Dann hast du einen Rey Mysterio, der 49 Jahre alt ist. Du hast jetzt einen Brock Lesnar zurückgeholt mit 47 Jahren. AJ Styles wurde lang diskutiert, 47 Jahre. Du hast einen Sheamus mit 46 Jahre. Das sind alles im Moment, also außer CM Punk, der ist auch 46. Der Rest, CM Punk, Brock Lesnar, der Rest sind alles Mid-Kader, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind wir auch an dem Punkt, die werden nicht fehlen, wenn sie gehen. Wenn ein CM Punk aufhört, glaube ich schon, dass da was fehlt. Du hast aber zum Beispiel auch einen Kofi Kingston, der 43 ist, oder einen The Miz, der auch 44 ist, einen Shinsuke Nakamura, der 44 ist. Das sind halt alles eher kleinere Leute. Ich wollte gerade sagen, kommt es auch darauf an, welche Rolle die innerhalb des Kaders spielen, oder? Also jetzt kann man natürlich viele ältere Personen aufzeigen bzw. benennen, aber sind die von dir genannten denn deiner Meinung nach alle Stars? Zumindest waren sie es mal. Und das gar nicht so lange her. Sheamus zum Beispiel, der World Champion, war auch ein The Miz, war er jahrelang World Champion, der gefädelt hat gegen Cena damals. Aber gut, in meinen Augen sind das Mid-Kader, sind keine Main-Eventer, keine Stars mehr, die Liga tragen. Und das ist auch okay so. Deswegen ist bei mir halt die Frage, warum hole ich einen Brock Lesnar mit 47 zurück? So, verstehst du, wie ich meine? Ja, weil er zieht, ne? Ja, und du hast aber auch sehr viel Talent, sage ich jetzt mal, die schon gestandene Stars sind bei Raw, wie zum Beispiel einen Dominic Mysterio oder einen Bron Breakker, der jetzt richtig aufgebaut wird, aber in meinen Augen auch schon ein Midcard-Star ist, genauso wie ein Sheamus im Moment. Der aber, Bron Breakker kriegt halt mehr Relevanz. Du hast eine Tiffany Stratton bei den Frauen, du hast eine Rhea Ripley und so weiter. Also Liste, glaube ich, kann man lange machen. Ich glaube nicht, dass es an Nachwuchs fehlt. Ich glaube, dass es stellenweise am Booking hapert. Das ist, glaube ich, so mein Hauptkritikpunkt. Und um auf das Thema Bronson Reed nochmal zurückzukommen, da habe ich letztens eine News bei Wrestling Info selbstverständlich gelesen. Da hat sich irgendwie beide Beine weggeknackt. Und er selber sagt, dass er nicht mehr zu 100% kommen wird mit seinen Beinen und dass er Schmerzen hat im normalen Leben. Und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Ja, vielen lieben Dank, Benny, auch für deine Ausführungen. Ich würde sagen, wir machen einfach heiter weiter und kommen zu unserer nächsten Sprachnachricht des Abends. Und diese ist von unserem Teammitglied Tobi, der bei den letzten zwei Ausgaben auch schon mit dabei war. Und an ihn gehen natürlich auch viele liebe Grüße raus. Bitteschön. Moin, der Tobi hier. Und zwar zum Thema WWE-Oldies. Was tun, wenn die Stars aufhören? Zuallererst, sie tun es nicht. Man bedenke, Wrestler kämpfen mittlerweile bis Mitte 50, Anfang 60 teilweise und machen atemberaubende Spots. Sieh ein Sting. Da muss ich aber auch dazu sagen, die Nachwuchsarbeit der WWE ist gar nicht mal so schlecht, wie sie immer geredet wird. Zumindest, wenn man vergleicht, was vor 16, 17, 18 Jahren war. Als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, waren es eigentlich nur ernstzunehmenden Talenten, Miss Cody Rhodes, CD Bessie Jr. Dann kam irgendwann mit NXT Daniel Bryan dazu. Und im Laufe der Zeit ist NXT so viel wichtiger und besser geworden. Man denke, was wir heute an Stars haben in der WWE, die durch NXT ins Main Event gezogen sind oder ins Main Event zu ziehen werden. Ein Bond Breaker, ein Roman Reigns, Seth Rollins, seinerzeit ein Dean Ambrose, heute als John Moxley in der AEW. Da gibt es einige und ich glaube, wir sind da tatsächlich bei der WWE echt gut aufgestellt. Da mache ich mir bei anderen Promotions eher Sorgen, wenn die nicht woanders sich die Talente herholen. Stichwort Indies. Ja, vielen lieben Dank, Tobi. Unser Tobi meint, dass die Oldies im Endeffekt gar nicht aufhören, weil die noch ewig weiter wrestlen können und die Nachwuchsarbeit der WWE doch gar nicht so schlecht ist, wie sie immer gemacht wird. Da macht er sich doch eher bei anderen Promotions diesbezüglich Sorgen, Stichwort Indies. Okay, alles klar, mein lieber Benny, wie siehst du denn das, was wir gerade von unserem Tobi gehört haben? Bitteschön. Also mit dem bis Mitte 50 Wrestling und so gebe ich ihm recht. Ich möchte jetzt einfach mal mit einer Sache aufräumen. Können wir bitte aufhören, NXT als das darzustellen, wie es meistens dargestellt wird, als Nachwuchsförderung? Daniel Bryan, als er zu NXT ging, war ein sehr großer Star in den Indies. So wie wahrscheinlich 90% der Leute, die zu NXT kommen. Absolut, da war er auch, glaube ich, schon 3 Jahre lang in Folge Best Technical Wrestler oder so, ne? Ja, auch ein Kevin Owens oder ein Sami Zayn, die bei ROH die krassesten Matches abgerissen haben, sind keine Nachwuchswrestler bei NXT gewesen. Und damit möchte ich jetzt einfach mal aufhören. NXT ist einfach nur ein weiterer Brand, wo die Leute den WWE-Stil eventuell lernen, wenn sie es überhaupt lernen müssen. Und es ist nichts weiter, es ist keine Nachwuchsliga in meinen Augen. Die holen sich nicht irgendwelche Leute vom College und bringen denen da Wrestling bei. Nein, 99% davon sind gestandene Wrestler, die in den Indies schon gezeigt haben, was sie können. Und da bin ich der Meinung, gehe ich mit bei Tobi, wenn er sagt, ja, wir haben genug Leute bei NXT. Nichtsdestotrotz hat NXT die Indies, gerade die deutsche Indie-Szene und die europäische Indie-Szene, wenn wir Progress mal mit reinnehmen, ziemlich kaputt gespielt. Das ist einfach Fakt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nee, da bin ich kein Freund von. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, sorry dafür. Ja, macht doch gar nichts, dann improvisieren wir doch da einfach ein bisschen durch und bedanke mich erstmal für deine Ausführungen und frag dann mal Andi, wie siehst du denn das, was Tobi und Benny gerade gesagt haben? Bitteschön. Ja, ich finde, da ist bei beiden was dran. Also, wenn Tobi sagt, der NXT-Nachwuchsbereich von WWE ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird, und Benny sagt, naja, also Nachwuchsbereich bei WWE ist eigentlich jetzt nicht so der Feger, weil man die Leute eher aus den Indies rekrutiert und sie dann bei NXT für potenzielle Main-Roster-Einsätze fit macht und ansonsten NXT als eigenen Brand sieht, dann finde ich, haben sie beide durchaus recht, wenn man denn diese NXT als eigenen Brand und fit machen fürs Main-Roster denn als Nachwuchsarbeit bezeichnen möchte. Es ist keine klassische Nachwuchsarbeit, wie Benny auch sagte, aber es ist so eine Art, das ist das, was WWE unter Nachwuchsarbeit versteht. Und ich glaube, dass WWE auch gut beraten ist, die Nachwuchsarbeit gar nicht anders zu machen. Denn immer wenn WWE selbst versucht, Leuten das Wrestling beizubringen, geht das erfrischend nach hinten los, weil man denen versucht, das Wrestling so beizubringen, wie WWE es gerne hätte. Und das ist eben ein ganz anderer, eine ganz andere Art zu wresteln, als du das auf der Ochsentour durch die Indies eben machst, wo du es von der Pike auf lernst, in kleinen Ligen und so weiter. Und ich glaube, WWE, ich wiederhole mich, ist gut beraten, dieses Konzept, was sie da jetzt mit NXT seit 2013, 14, 15, als man da wirklich die großen Indie-Stars auch geholt hat, dass man das künftig einfach weitermacht. Das ist für die Indies nicht gut. Andererseits wären die Stars von den Indies, wenn sie gut sind, sowieso irgendwann weg gewesen, weil dann will man eben auch Geld verdienen, will man viel Geld verdienen, dann locken so oder so irgendwann die großen Ligen. Das heißt, man wächst aus den Indies sowieso raus. Und ob man dann als WWE die Indies kaputt macht oder ob das einfach der ganz normale Lauf der Dinge ist, dass man sich dann nach dem größeren Geld umschaut, das ist so. Ja, wenn du einen guten Indie-Worker hast, dann weißt du, dass der dir irgendwann entwachsen wird als Indie-Promotion. Chef, will ich mal sagen. Und WWE wär doch bescheuert, wenn sie diese Leute aus dem Nachwuchsbereich nicht scouten würden und wenn sie reif genug erscheinen, dann einfach wegcatchen würden, um sie bei NXT dann fit zu machen, erstmal für den eigenen Brand und dann später fürs Main-Roster. Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Allein deswegen wird WWE niemals Nachwuchsprobleme kriegen, weil dafür sind sie einfach zu groß, dafür können sie richtig viel Geld raushauen. Und wenn bei dieser NXT-Taktik, von 10 Leuten 5 bei NXT nicht funktionieren, 5 kommen ins Main-Roster, davon gehen 2 flöten, 2 sind Midcard und einer ist oben dabei, ja boing, dann zahlt sich das schon aus. Ja, vielen lieben Dank, Anni, für deine Ausführungen. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Definition darauf an und es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man außerhalb der WWE mit Wrestling eben auch bewandert ist. So habe ich das nämlich für mich persönlich aus Tobis Sprachnachricht auch rausgehört. Er hat im letzten Podcast auch mal gesagt, Daniel Bryan als NXT-Talent und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob er wusste, dass Bryan beispielsweise vorher bei Ring of Honor schon sowas von durchgestartet ist. Oder ist das einfach nur, dass die Leute halt nicht, ja, dass sie halt nicht außerhalb von WWE schauen und dementsprechend das dann als NXT-Nachwuchs behandeln? Oder liegt es halt eben daran, dass man sagt, ja komm, die waren vorher so, vielleicht kannte ich den einen oder anderen und jetzt machen sie halt eben den WWE-Stil. Ich weiß es nicht, da ist, glaube ich, sehr viel Interpretationsspielraum bei. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wissen, Wrestling ist wie Monopoly. Von 8 bis 88 ist für jeden was dabei. Und wir wären ja nicht wrestling-infos.de, wenn wir nicht auch die jüngeren Zuhörer zu Wort kommen lassen würden. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass er da ist. Hier ist er, 13 Jahre alt, der Robin, an den hiermit natürlich auch viele liebe Grüße rausgehen. Bitteschön. Also ich finde, die WWE ist zu sehr auf die Oldies fixiert und dass die New Gender wirklich so gut wie gar keine Chance hat. Sie versuchen es, wie zum Beispiel Dirty Dominic Mysterio vs. AJ Styles war ein enorm starkes Match beim SummerSlam und da war eine Fackelübergabe, sehe ich zumindest so. Aber es werden halt zu wenige Stars von neu gepusht, wie zum Beispiel ein Logan Paul, ein Austin Theory, Grayson Waller, Dominic Mysterio, Braun Breaker, Bronson Reed und so. Also ich finde, die sollten mehr gepusht werden, aber wie willst du es halt machen, wenn die WWE gerade gefühlt nur eine Rivalität wirklich machen kann und das ist Roman Reigns oder Seth Rollins, wo das Alter auch wieder zu hoch ist gefühlt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn zum Beispiel ein New Jane wie Braun Breaker oder so den Titelgürtel kriegt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so wie es aktuell ist, wird das sehr, sehr schwierig. Aber ja, das war meine Meinung und ja, bis dann. Vielen lieben Dank, Robin. Zunächst einmal möchte ich mich bei dir für deine Sprachnachricht bedanken, denn diese beweist sehr eindrucksvoll, dass man auch in jungem Alter eine sehr klare und konkrete Meinung haben kann. Ich finde, hast du wirklich hervorragend gemacht und vielleicht wirst du ja dann in 20 Jahren unser neuer Jens. Aber nun gut, dann lasst uns doch mal auf die Sprachnachricht von Robin eingehen. Robin findet, dass die WWE zu sehr auf ihre Oldies fixiert ist und fragt im Nachhinein ja auch, ja, wie willst du es denn anders machen, wenn deine Hauptstoryline sich eigentlich immer nur irgendwie um Roman Reigns und Seth Rollins und so weiter dreht? In diesem Sinne, Andy, was hast du zu dem zu sagen, was unser junger Zuhörer hier gerade gesagt hat? Bitteschön. Oma, ja, Andy. Erstmal herzliche Grüße. Ich meine, wir sind ja fast gleich alt, also das passt ja schon ganz gut. sehr fundiert fand ich. Die Nachricht war straight in der Aussage und ist natürlich auch eine ganze Menge dran. Also man kann, habe ich ja eben auch schon gemacht, man kann immer drüber streiten, ob WWE die Alten jetzt zu sehr pusht oder ob das eben der Weg ist, den man im Wrestling gehen muss, weil die Alten eben auch am meisten ziehen. Aber, na klar, gerade was die Jungen angeht, also Grayson Waller und Austin Theory, gerade Grayson Waller, also ich sehe in dem Kerl wirklich richtig was. Also da, ich glaube auch, dass das Ende der Fahnenstange bei ihm noch nicht erreicht sein muss. Also man tüdelt jetzt mit New Day irgendwie hier und da mal rum. Also ich finde ihn unglaublich stark am Mike. Ich finde ihn sehr charismatisch. Er ist ein bisschen zu sehr in der Dödel-Ecke jetzt, also in dieser Comedy-Ecke. Aber also da könnte was noch kommen. Er ist jetzt ja auch noch nicht so alt, also da ist noch Potenzial drin. Theory wird Probleme haben, glaube ich. Also da ist auch was, ne? Also auch da bin ich bei Robin. Aber habe ich das Gefühl, er hat sich von dieser Cena-Beerdigung nie erholt so richtig und auch von diesem Vince McMahon-Dingsbums da. Das war alles so blöd. Also irgendwie mal gucken, ob der doch mal die Kurve findet. Aber da sehe ich bei Grayson Waller tatsächlich ein bisschen mehr. Er meinte auch, man müsste Logan Paul noch mehr pushen. Kann ich auch nachvollziehen. Andererseits, also der Junge ist ja nun wirklich, also der wird ja richtig gepusht. Also der ist jetzt wieder im Main Event. Der profiliert sich, finde ich auch. Also beim SummerSlam war er für mich, habe ich auch im Podcast gesagt, der Star im Tag-Team-Match. Und wenn man sich so anguckt, wie er in den letzten Wochen gebookt wurde, wie er in den nächsten Monaten gebookt werden wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Theory in den höheren Card-Regionen sehen. Er wird auch Titelgold kriegen. Vielleicht gewinnt er sogar die Rollins Championship, also die World Heavyweight Championship, so nenne ich die immer. Ach, die ist ja auch gerade wieder bei Rollins. Ja, passt ja gerade sogar aus Versehen. Sehr gut, ja. Dass er seine eigene Championship hat. Und ja, er hat sie ja jetzt ja damals da irgendwie ins Leben rufen müssen und seitdem ist er, den nehme ich keine Sekunde ernst, den Titel, deswegen nenne ich ihn die Rollins Championship. Und könnte ich mir vorstellen, dass unser YouTube-Influencer diesen Titel in gar nicht so ferner Zukunft tragen wird. Breaker sehe ich auf Sicht auch als Titelträger, auch bei der Rollins Championship zuerst mal. Mal gucken, der wird sich da, glaube ich, mit Logan Paul irgendwann auf Sicht auch battlen. Da ich auch glaube, dass, es soll wohl gemunkelt werden, dass Rollins eher gegen Breaker face-turned und nicht Breaker gegen Rollins face-turned. Wobei dann schon wieder Rollins als Face, da bin ich bei dir, Rodek, da hab ich gar keinen Bock drauf. Wie hast du sehr schön gesagt, dass Rollins eigentlich seit 2015, er hat nochmal 2017 eine richtig geile Phase gehabt, 17, 18. Aber ansonsten sehe ich ihn auch eher als seine eigene Parodie seit ein paar Jahren schon leider. Also wie gesagt, ich glaube, dass Logan Paul doch mehr gepusht wird, als Robin das im Moment sieht, also oder empfindet, besser gesagt. Ich glaube, Logan Paul wird, wie gesagt, doch schon sehr sportlich gepusht. Ich glaube aber auch, dass Logan Paul, und ich bin bei ihm so zwiegespalten bei Logan Paul, weil der ist wirklich gut, muss man sagen. Und er hat auch Charisma. Aber ich komme mit ihm irgendwie nicht zurecht, weil er mir einfach zu der so Influencer-Freak ist. Aber das muss man heute vielleicht auch sein, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mir so überlege, eine Fehde der Zukunft könnte in der Tat sein, und das ist durchaus nur echt nicht die schlechteste, Bron Breakker gegen Logan Paul. Also das ist ein Ding, das fahren könnte. Das könnte auch ein SummerSlam tragen in absehbarer Zukunft, mit ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufbau. Also auch wenn ich, wie gesagt, Robin, bei Logan Paul das ein bisschen pushmäßig intensiver sehe als du, finde ich, hast du da sehr coole Aspekte reingebracht und würde ich auch gar nicht mit dir streiten wollen. Ja, vielen lieben Dank für deine Ausführungen, Andi. Wer hätte das bei Logan Paul noch vor ein paar Jahren gedacht? Ich auf jeden Fall nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Benny, wir machen mit dir weiter. Wie siehst du denn das, was unser Robin uns erzählt hat? Bitteschön. Nur ich meine nicht da relativ weit bei Robin, außer bei Logan Paul. Aber ich glaube, da hat Anja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Logan Paul ist Tyside-Wrestler, sage ich jetzt einfach mal so lapidar her. Und er ist halt von Hauptberuf ist er Influencer. Und man kennt Logan Paul ja auch durch diverse Skandale und so weiter. Nichtsdestotrotz, was er sich erarbeitet hat im Wrestling, da kann man nichts sagen. Das ist gut, das ist stark. Und ich bin auch bei Andy, so Bron Breakker gegen Logan Paul um einen Titel in 1-2 Jahren beim SummerSlam. Ey, warum nicht? Eventuell vielleicht Triple Threat Match mit Mysterio. Da hätte ich schon Bock drauf, würde ich gerne sehen. Und dann würde ich hoffen, dass Bron Breakker Logan Paul mit seinem Spear in der Mitte zerteilt. Ja, vielen lieben Dank, bin ich auch an dich. Bron Breakker ist meiner Meinung nach ja jemand gewesen, den ich persönlich, und ich verfolge WWE, seitdem es AEW gibt, nicht mehr so regelmäßig, wie ich das vorher gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil AEW für mich da einfach die bessere Pro-Wrestling-Alternative bietet. Und dennoch habe ich Bron Breakker direkt als Star gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es toll gefunden, wenn du den innerhalb eines Jahres, wie das früher auch mal mit Lesnar war, wo er reinkam, 2003, direkt nach oben. So, jetzt bist du den Weg über den IC-Title gegangen mit ihm. Das ist eigentlich ein standardmäßiger Aufbau, meiner Meinung nach, wie man den so kennt. Du wurdest zuerst mit... Das hast du ja mit Gunther auch gemacht, ne? Bitte? Das hat man ja mit Gunther auch gemacht. Ja, wobei die Siegesquote von Gunther, die ist natürlich, also die Niederlagen von dem, die kannst du an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, 70, 80... Prozent Siegesquote oder sowas hat er ja. Also den haben sie natürlich. Ja, aber der für tappt er aber auch immer aus. Ja, jetzt tappt er aus. Ja, gut, so ist das so mal. Und das werde ich auch nie mehr vergessen. Ja, das hat sich jetzt in Andys Gedächtnis eingebrannt. Na toll. Vielen Dank, liebe WWE. Da müssen wir doch mal eine Hass-E-Mail nach Stanford schicken. Und wie gesagt, Bron Breakker ist für mich jemand, der hätte schon viel weiter oben sein können, als er es aktuell ist. Aber naja gut, wer sind wir, dass wir da irgendwie ein Mitspracherecht hätten? Okay. Also Roderick, ich verstehe dich bei dem Punkt voll. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Bron Breakker so einen Aufstieg wie Cena zum Beispiel damals auch einfach hatte. Da wurde ja WrestleMania 20, wurde US-Champion gegen The Big Show. WrestleMania 21 hat er ja den Main-Titel dann gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn du... Aber ich glaube, die WWE braucht das halt auch einfach gar nicht. Ne? Das ist halt die Sache. Früher, zu dem Zeitpunkt, wo das mit Cena war, du hattest ja auch kaum niemanden. Du hattest Lesnar jetzt, der ist ja dann 2004 auch gegangen bei Mania. Dann warst du ja praktisch gezwungen, in gewisser Art und Weise das so zu machen. Und ich denke, WWE hat halt einfach so viele Leute in der Hinterhand, als dass die jetzt nicht unbedingt den ultimativen Power-Push, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mit irgendjemandem gehen müssen und deswegen verzichten sie. Ja gut, das hättest du damals auch nicht gebraucht, Rodek. Naja gut, also ich finde schon tatsächlich... Warte, wenn man jetzt aufzählt mit, weiß ich nicht, Triple H war da, Undertaker war da, Kane war da, The Big Show, Brock Lesnar... Eddie Guerrero, JBL, gut, den hat man da auch irgendwie ein bisschen reingepusht. Was gab's denn? Wen gab's denn noch alles? Goldberg war damals noch da. Naja, ich muss dazwischen grätschen. Du musst ja so sehen. Lesnar hat aufgehört 2004, WrestleMania. Goldberg hat aufgehört, ja. WrestleMania 20, auch 2004. Du bist dann über Guerrero gegangen, der den Titel hatte, und hast dann JBL aufgebaut. Also du hattest damals eigentlich, ehrlich gesagt, nichts. Du hast dir Guerrero, der natürlich ein super Worker war, wirklich par excellence, hattest du aber sonst nichts oben irgendwie in der... Eine War, Orton, Batze, ja, damals Evolution. Orton, Batze, da war ja noch nichts. Batista hat seinen ersten Titel 2005 gewonnen bei WrestleMania 21 und Orton hat den World Title beim SummerSlam 2004 gewonnen. Also das ist alles... John Cena hat seinen ersten Titel auch 21 gewonnen. Bitte? John Cena hat seinen World Title auch erst 21. Ja, das ist richtig, aber die haben sie ja vorher richtig schön aufgebaut mit der US-Titelregentschaft. Das ging ja mit ihm... wo er sein Rapper-Gimmick bekommen hat, ja schon gut los. Ja, ne? Na gut. Aber Rodek, du hast schon recht. Also ich finde, man kann auch drüber streiten, ob JBL derart aufzubauen nicht vielleicht auch ein bisschen was aussagt über die Zeit, die damals war. Ne? Denn JBL hat so seine Stärken, aber ich weiß auch nicht, ob JBL jetzt der absolute Superstar ist, to be honest. Ne? Und das sagt dann auch ein Stück weit was über die Liga aus. Also ich fühle da schon, was du sagst. Ja, aber er war damals einfach ein perfekter Heel. Ja, aber ich fand JBL eigentlich immer langweilig. Also ja, weiß ich nicht. Matches waren auch langweilig, aber du hattest halt später, zur späteren Zeit, auch mal einen Jinder Mahal als Champion oder eben auch einen Great Khali. Ne? Und ja, war auch Katastrophe. Ja. Absolut. Und da ging es der Liga auch nicht so doll. Ja. Also es ging der Liga immer gut, aber da war also vom Talent eher so, sag ich mal, Flaute. Die Sache ist ja, weswegen sie JBL damals so in die Main-Region bzw. Titelregion gepusht haben, lag ja einfach daran, dass es war ja überhaupt kein Heel existent. Kein Big Heel, kein großartiger Heel. Und dann hat man sich gedacht, naja, komm gut, ne, vielleicht kannst du hier den Snob-Mexikaner verkörpern, der hier an der Börse ein bisschen Kohle gemacht hat, kommst mit deiner Limousine rein. Ich meine, die Rolle hat er ja auch super gespielt, wobei ich nicht weiß, wie viel davon tatsächlich Rolle war und wie viel da dann die Eigenperson dahinter drin war. Aber nun ja, sei es drum. Aber JBL kannst du deinen eigenen Podcast machen. Also den würde ich auch nicht privat zum Bier treffen wollen. Also, puh, weiß ich nicht. Nee. Frag mal die Mädels. Also, ja. Okay, wollen wir dahingehend nicht weiter abschweifen? Da bin ich nämlich sehr gut drin im Abschweifen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach zu unserer nächsten Sprachnachricht des Abends. Und die ist von unserem Kollegen Thunderground, der an der Stelle natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. WWE müsste sich hier einfach an ihrer eigenen Vergangenheit orientieren und sehen, wie sie es damals gemacht haben mit Steve Austin und The Rock, als die plötzlich weg waren. Da plötzlich war Brock Lesnar und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich denke, etwas Ähnliches könnte man wieder kreieren, wenn man den einen Star, der kommt, direkt aufbaut und direkt in den Main Event pusht. Ich sehe jetzt da zum Beispiel Obafemi von NXT. Holt ihn ins Main Roster und gibt dem innerhalb eines Jahres den World Title. Und dann kann das durchaus funktionieren. Man muss aber jetzt anfangen, wo diese Generation um die 40 noch wirklich gut im Schuss ist, weil wenn die weg ist, haben sie ein Problem. Aber wenn sie jetzt schon anfangen, wen Neues dazu zu holen und immer wieder neue Leute zu pushen, dann dürfen auch mal Leute floppen. Wenn die alle weg sind, dann darf niemand mehr floppen, weil dann brauchen sie die. Deswegen allzu lange Zeit dürfen sie sich nicht lassen. Wenn sie aber jetzt nach neuen, jungen Stars Ausschau halten, dann kann das durchaus funktionieren. Vielen lieben Dank, Underground. Underground sagt, dass man sich einfach daran orientieren soll, wie es damals war, wo Steve Austin oder The Rock plötzlich nicht mehr da waren. Dementsprechend nennt er auch hier einen Obafemi. Den haben wir heute auch, glaube ich, schon das dritte Mal gehört. Und sagt, wenn man es jetzt nicht angeht, dann ist da tatsächlich noch eine realistische Chance, dass man da was einigermaßen gut auf die Reihe bekommt. Und wenn nicht, könnte es ein bisschen eng werden. Gut, jetzt haben wir wirklich schon viel dazu gesagt, aber ich sehe mich in der Pflicht, nachzufragen. Benny, was möchtest du zu dem sagen, was unser Underground gerade gesagt hat? Bitteschön. Also innerhalb von einem Jahr, das ist mir schon fast zu lange, wenn ich das so frei sagen darf. Man hat es früher mal probiert. Gut, da ging es dann eher um die Midcard-Titel, wie auch bei einem Rusev, der debütiert ist und direkt den US-Titel irgendwie gewonnen hat. Oder bei Kalito war es damals auf jeden Fall so. Lass einen NXT-Star den Rumble gewinnen und lass einen NXT-Star das WrestleMania Main-Event von mir aus gewinnen an Tag 1. Weil wir haben ja jetzt 2 Tage WrestleMania. Und lass so mal ein bisschen Impact geben. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Vielen lieben Dank, Benny. Andi, du als jemand, der die Meinung von The Underground auch sehr zu schätzen weiß, was möchtest du denn dazu sagen? Bitteschön. Ja, also wenn Underground was sagt, da können wir davon ausgehen, dass jedes Wort genau durchdacht. Und deswegen, also ich bin da auch bei ihm, ne? Also nicht falsch verstehen. Auch Obafemi ist jetzt ja mehrfach, sagtest du ja auch schon mehrfach genannt worden. Und mit dem kann man auch gehen, ne? Also das ist auch so eine Inszenierungskiste, die auch jetzt nicht allzu lange gehen muss. Benny sagt ja auch schon, wie man es machen könnte. Lass ihn Rumble gewinnen, pack ihn bei Mania in Titelmatch, lass ihn es idealerweise auch gewinnen an Tag 1. Warum eigentlich nicht? Kann man machen. Und deswegen bin ich da auch bei Underground und Benny in dem Punkt. Ich sehe es nur nicht ganz so schlimm. Also Underground sagte ja auch, also dann könnte es noch klappen, wenn man es jetzt macht. Ich glaube, wie gesagt, wenn man es jetzt, wenn man den Zeitpunkt verpasst, bleibe ich dabei. Ne? Also ich wiederhole mich jetzt. Es wird der WWE nicht das Genick brechen. Also man wird die Zeit überstehen. Und ich finde gerade dieses Jinder Mahal-Beispiel, das Benny eben reingebracht hat, das zeigt es so gut. Als Jinder Mahal Champion war, wann war das? 17, glaube ich. Irgendwie 17 oder so war er mal Champion. 16, 17, 18, irgendwo da müsste ich jetzt genauer nachgucken. Das war eine Zeit, da war WWE wirklich nicht gut. Wrestlerisch. Da gab es ein paar Rausreißer, wenn Brock mal einen guten Tag hatte oder so. Da war Roman auch überhaupt nicht heiß zu der Phase. Da war wirklich, das war keine gute Zeit, muss man sagen. Und WWE hat es überstanden. Sie haben in der Zeit TV-Deals mit Rekordsummen an Land gezogen, wo ich dachte, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass so ein Schrottprodukt oder ein doch eher schwaches Produkt so gut läuft, ja, weil der Brand etabliert ist. Und deswegen glaube ich, selbst wenn das mit Oberfemi und diesem Paukenschlag beim Rumble nächstes Jahr und so, das ist ja auch ein bisschen Fantasy- und Wunschbooking, ich glaube nicht, dass es passiert. Cool wäre es, wenn es passiert, aber selbst wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, wenn WWE 2017 Jinder Mahal als Champion überlebt hat, dann werden sie 2026 auch ohne Problem, aber wirklich ohne irgendein Problem überleben, wenn sie jetzt die Fackelübergabe nicht so perfekt hinbekommen. Das kann sich Jahre später, kann das irgendwie sich bemerkbar machen, dass man jetzt quasi die Wurzel des Übel pflanzt und die dann irgendwie wächst, ohne dass man es mitbekommt und irgendwann bricht sie durch und dann wird man später analysieren, ach ja, der Fehler ist übrigens 2025, 26 gemacht worden. Na, also das Szenario halte ich durchaus für möglich, dass es sich später dann irgendwie zeigt. Aber ich halte es eben auch für möglich, dass wenn man diesen Punkt verpennt, dass man es auch vielleicht kurzfristig kompensieren kann, wenn dann irgendwie der nächste Star in den Schoß fällt oder man buckt sich einfach durch die Gegend, weil der Star größer ist als alle. Das heißt, weil die Company größer ist als alle Stars, so ungefähr, das wollte ich sagen. Das heißt, ich sehe es nicht ganz so schlimm wie Underground, verstehe aber, was er meint und würde da auch deswegen dem Grunde nach gar nicht mit ihm streiten wollen. Ja, vielen lieben Dank, Andi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe bis heute nicht, wie WWE mit ihrem Produkt so unfassbar viel Geld machen konnte und so TV-Deals bekommen hat. Selbst der Netflix-Deal, der erschließt sich mir immer noch nicht so richtig, auch wenn man mit TKO zusammen ist, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ja, die haben eben Schweineglück gehabt, ne? Also als die TV-Deals an Land gezogen sind, da starb das Fernsehen ja aus, weil die Streaming-Dienste den Laden übernommen haben und die wollten irgendwas haben, womit sie sich gegen die Streamer irgendwie noch abgrenzen konnten. Das war eben Live-Sport oder Live-Sports-Entertainment. Da war WWE so heiß und die TV-Sender haben Unmengen von Geld noch rausgeballert, um das im Programm zu haben. So, und jetzt wollten die Streamer auch Live-Events haben und jetzt sagt WWE, ja wunderbar, gehen wir doch zu Netflix, die zahlen jetzt. Also die haben ein Schweineglück gehabt und die Zeichen der Zeit im Management immer so geil erkannt, das ist fast schon pervers, ja. Unglaublich, ja, vielen lieben Dank für deine Ausführungen dahingehend. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Sprachnachricht des Abends. Und die ist von Philipp, an den natürlich auch viele liebe Grüße rausgehen. Bitteschön. Moin, Roderick. Erstmal liebe Grüße an alle. Ich mach's mal sehr kurz. Swerve Strickland, MJF, Tony Storm kaufen und seinen eigenen Nachwuchs nicht mehr wie Geeks behandeln. Ja, kurz und knapp. Vielen lieben Dank, Philipp. Philipp hat es gut und schmerzlos gemacht und sagt, ja, kauf doch einfach Tony Storm, Strickland und so weiter und behandle deinen eigenen Nachwuchs nicht mehr wie Geeks. So, jetzt will ich an der Stelle einwerfen, dass eine Tony Storm bereits bei WWE gewesen ist, dass ein Swerve Strickland bereits bei WWE bzw. NXT gewesen ist. Andi, was können wir denn da jetzt noch zu sagen? Bitteschön. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also Tony Storm kann ja einige lustige Main-Roster-Geschichten erzählen und es sind nicht die besten, die sie erzählen kann. Aber auch da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die irgendwann zurückkommen. also Strickland und Storm, wenn eben das Geld funktioniert. Also derzeit, wenn bei WWE irgendwo Potenzial ist, sehe ich es tatsächlich bei den Mädels im Moment. Also da ist richtig was da, auch Stephanie Vaquer ist ja eingeschlagen wie nichts Gutes, auch wenn sie da derzeit irgendwie durch die Gegend gebuckt wird, was ich gar nicht peile, was da gerade mit Paris abgeht. Man hat sie jetzt ja rausgenommen. Sie wird ja nicht mal in der Show auftreten. Ach was. Bitte? Ach was, echt? Ja, also habe ich munkeln hören, das muss ich jetzt mal verifizieren, aber es wird ja jetzt Becky Lynch antreten gegen Nikki Bella und Stephanie Vaquer offenbar nicht mehr auf der Karte. Muss ich nochmal prüfen, also habe ich jetzt noch nicht, war arbeiten heute auch noch gar keine News gecheckt, also wurde mir nur vom Kumpel, Thorsten hat mir das irgendwie gesteckt, muss ich noch verifizieren. So, aber Stephanie Vaquer ist so unglaublich heiß, das ist krass und Rhea, sagten wir ja schon, ist auf Top-Niveau. Und also bei den Mädels sehe ich gerade eigentlich eher gute Karten tatsächlich, was den Nachwuchs angeht. Die müssen auch langsam mal ran, weil da sind die etabliert. Gut, Lotte, finde ich, wird gerade ganz gut gebuckt. Charlotte Flair mit dieser Tag-Team-Kiste ist genau das Richtige. Also da bin ich nicht so bange. Und Swerve Strickland, boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das bei WWE funzt. Ich wäre da tatsächlich zurückhaltend. Muss ich abwarten. Ich will es nicht ausschließen, aber ich würde nicht sagen, das ist ein Slam Dunk, also der funktioniert auf jeden Fall. Ich würde auch da so ähnlich wie bei Hangman Page sagen, gucken wir mal. Und ja, ansonsten in der Tat schön kurz und knackige Sprache. Ja, fand ich gut. Definitiv. Vielen lieben Dank, Benny, für deine Andi, für deine Ausführung. Wobei, ne, da sind wir ja wieder beim Thema Nikki Bella im Ring, aber naja. Benny, mein Lieber, siehst du das genauso wie Andi? Bitteschön. Kurz und knapp, ja. Gerade Toni Storm war bei der WWE, auch hier ist was Strickland war bei der WWE. Beide wissen, warum sie gegangen sind oder gegangen wurden. Und ich sag mal so, wegen dem guten Booking bei der WWE sind sie nicht gegangen. Ja. Vielen lieben Dank, Benny. Dann machst du es auch kurz und knapp und ich würde sagen, dann kommen wir nun zur letzten Sprachnachricht des Abends. Und diese ist von Pascal, der damit natürlich auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. Servus miteinander, mit Pascal hier. Was machen, wenn die Oldies aufhören? Ich vergleiche das mal mit dem Fußball. Du musst versuchen, dir eine gewisse Kaderdichte, eine gewisse Kaderbreite anzuzüchten und nicht nur auf im Fußball jetzt 30 Leute zu setzen und nach 3-4 Saisons merken, wenn sie mit 35 ihre Karriere beenden, dann dazustehen, verdammt, wir haben nichts. Und so sehe ich das bei der WWE ähnlich. Es wurde sehr, sehr lange auf Allstars gesetzt und sie haben vergessen, das Potenzial, was durchaus in NXT vorhanden war, auch entsprechend zu booken und zu nutzen. Siehe jetzt natürlich verletzungsbedingt aktuell außen vor, ein Kevin Owens hat in meinen Augen nie das Potenzial ausgelebt, was er hat. Sami Zayn auch wenn ich jetzt kein Fan von ihm bin. Und deshalb musst du Geld, bringst du bei WrestleMania lieber einen Austin zurück für ein 2-Minuten-Match, als dass du einen jungen Star aufbaust und ihm die Möglichkeit gibst, im Rampenlicht zu scheinen. Servus. Ja, servus. Vielen lieben Dank, Pascal. Pascal bläst eigentlich in dasselbe Horn, wie wir alle schon den ganzen Abend blasen. Er bringt einen Fußballvergleich, den habe ich eben auch schon mal gebracht, und sagt, du brauchst einfach eine höhere Kaderdichte mit dementsprechend jungen Talenten. Und hinten raus sagt er noch, selbst ein Sami Zayn und ein Kevin Owens haben nie so das Spotlight bekommen, was sie eigentlich verdient hätten. Ich fand die Ausführung mit Sami Zayn und Kevin Owens eigentlich ganz interessant. Benny, siehst du das ähnlich, dass das Potenzial von Kevin Owens und Sami Zayn nie komplett ausgeschöpft wurde von der WWE, obgleich Kevin Owens sogar schon WWE-Champion war und beide das Main Event von Tag 1, meine ich, bei WrestleMania bekommen haben? Bitteschön. Naja, schau dir an, was sie in den Indies abgerissen haben. Klar hast du bei WWE ein bisschen einen anderen Stil. Nichtsdestotrotz könnte man mit leichten Abstrichen das Ladder Match, das damals bei ROH lief, hätte man genauso booken können wie bei ROH. Also ja, gehe ich mit, dass die beiden ein bisschen gebremst wurden, klar, aber das siehst du bei jedem anderen Indie-Star, der plötzlich bei der WWE ist, dass sie ein bisschen gebremst werden, was ja okay ist, zwecks Verletzungsrisiko und so weiter. Oh Gott, jetzt habe ich den anderen Punkt vergessen. Lass mich kurz überlegen. Ach ja, die Dichte. Die Dichte des WWE-Kaders. Naja, also die Dichte ist da bei der WWE. Durch dieses WWE-ID-Programm und so weiter, die Dichte der Wrestler ist da, aber Quantität ist halt leider keine Qualität. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Und von daher, wir müssen sehen, es liegt einfach an dem Booking. Man müsste Stars aufbauen, man müsste die konsequent booken. Das hat man bei Gunther hat man das gemacht. Bei Bron Breakker hat man das teilweise gemacht. Da war auch viel Bullshit dabei. Aber bei Dominic Mysterio macht man es ja auch, obwohl das ja auch eher so ein bisschen der Undercard-Heel war und wie wir ja uns alle einig sind, dass wir ihn jetzt doch schon weiter oben sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass das am Booking liegt, sondern eher an Dominic Mysterio. Alright, vielen lieben Dank, Benny. Andi, ich möchte die Frage einfach mal eins zu eins an dich weitergeben. Ist es deiner Meinung nach so, dass ein Kevin Owens und ein Sami Zayn nie so das richtige Spotlight bekommen haben, was ihnen gegebenenfalls zugestanden hätte? Bitteschön. Ja, wohl schon. Also ich bin da auch bei Pascal. Andererseits muss man aber auch sagen, dass sie mit ihrer Art und Weise ja nicht kaputt zu kriegen sind. Also die sind ja immer da. Kevin Owens hat großartige Matches gemacht. Auf den kannst du immer zurückgreifen, wenn es wirklich intensiv wird, du großartige Gegner brauchst, um Leute aufzubauen. Also Stichwort Roman, wo er mehrfach den Job gemacht hat, auf hohem Level. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Sammy ist irgendwie so dieser, so wird er ja auch gebuckt, dieser Underdog-Guy. Irgendwann wird er vielleicht mal Champion, damit man sich freuen, aber so wie WWE ihn bookt, wird das einfach nichts für den Main Event. Und deswegen glaube ich schon, ja, die haben nie das Limit aus, das Limit, das Niveau ausgeschöpft, ausschöpfen dürfen, das drin wäre. Und trotzdem ist es dann doch wieder ganz okay, wie es gelaufen ist bei WWE. Also es ist nicht so einfach zu greifen, weil sie dafür einfach immer im Spiel waren, was ja nun auch schon eine Leistung ist, seit über 10 Jahren. Und das ist schon. Kann man, finde ich, hier mal auch dann positiv hervorheben, wenngleich, dass Owens mal Champion war, naja, das war ja auch, so also können wir mal Goldberg fragen, wie der Run geendet ist. Also kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt so geil war. Da wäre schon mehr drin gewesen. Das glaube ich tatsächlich im Endeffekt dann wohl auch. Bei dem anderen Punkt bin ich genauso bei ihm, wie ich es nicht genau verstanden habe, weil. Pascal sagte, dass man, wenn die alten Leute rausgehen, ist es wichtig, dass du eine Kaderdichte hast. Das würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Und Benny sagte es auch, die Kaderdichte ist eigentlich auch nicht das WWE-Problem. Da bin ich der Auffassung auch. Die Dichte bei WWE ist da und die wrestlerische Klasse ist auch da. Also der WWE-Kader ist wrestlerisch verdammt stark im Moment. Er ist seit Jahren verdammt stark. Entschuldigung, Ja. weißt du zufällig, wie hoch, wie groß ist denn das Kader? Kannst du das irgendwie einschätzen? Ich habe da überhaupt keine Na, Ahnung von. müsste ich Okay, nachzählen. aber das, Also ja. das weiß ich jetzt tatsächlich jetzt nicht. Aber da ist viel. Also da ist wirklich genug. Da müsste jetzt aber die House-Shows gucken, müsste sich Main Event angucken, wer da alles worked und so. Aber da ist schon genug. Auch wenn du dann so ein bisschen die NXT-Sachen dazu zählst. Also die Breite, die ist da. Das wird auch für WWE nie ein Problem sein, weil zur Not holst du noch ein paar andere Leute, dann, was ich jetzt hast du ja Rusev und Aleister Black, da holst du eben die Leute. Und dann kommen die nächsten Entlassungswellen, wo du Leute wieder rausschmeißt. Also ich glaube, das ist alles genau durchdacht, das ist immer so eine Sache bei WWE. Aber ich glaube, was die Kaderdichte angeht, das wird nie ein Thema sein, weil du irgendwo immer gute Leute herkriegen wirst, wenn es hart auf hart kommt, weil du eben WWE bist und Geld hast. Allein schon deswegen sehe ich da keinen Stress. Und nicht nur, dass der Kader ziemlich dicht und breit aufgestellt ist, er ist, sagte ich ja eben auch, er ist wrestlerisch auch wirklich gut. Das Problem, was WWE haben könnte, wenn man es denn, ich bin da ja ein bisschen optimistischer, als Problem wirklich sieht, ist, dass Kaderdichte und Qualität zwar ein Faktor sind, aber dass du, wenn du wirklich Mainstream-Aufmerksamkeit willst, da muss mehr dazu kommen. Da brauchst du Star-Appeal, da brauchst du Charisma, da brauchst du starkes Mic-Work, also wie das ein John Cena eben kann. Wie das Roman, naja, wenn wir ehrlich sind, seit seinem Face-Turn auch nicht mehr so doll kann, aber wie er es mit Paul Heyman eben sehr gut konnte. Muss man auch sagen, ob man ihn mag oder nicht. Ich finde, was Cody macht, ziemlich blöd, aber wie er es macht, das ist professionell, das klickt. Da ist offenbar Mainstream-Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit, auch wenn ich es eben nur so semi nachvollziehen kann. Aber den kannst du in Talkshows setzen und den werden die Leute sehen und werden sagen, oh, das ist aber ja interessant, was er so erzählt. Er sieht ja auch gut aus und ist ja auch auffällig und so mit seiner Haarfrisur und doch sehr charismatisch und gut geblablabla. Also der hat ein gewisses Star-Appeal. So, aber das kannst du mit Kaderdichte eben auch nicht kreieren. Das heißt, diesen It-Faktor, den musst du irgendwie dann auch kriegen. Und den kannst du auch nicht durch Aufbau von Stars kreieren. Den hat man eben nicht. Breaker könnte diesen It-Faktor haben, glaube ich. Gehe ich mit. Muss man abwarten. Ne? Also da ist was bei Breaker. Ich auch, ja. Stephanie Vaquer hat ihn, finde ich, jetzt schon. Das ist krass, was die für eine Ausstrahlung hat. So, und die sind beide jung. Das heißt, man hat da ein bisschen was. Und deswegen, wenn du die Dichte hast und auch nachwuchscharaktermäßig die Leute eigentlich auch zum Teil hast, dann hast du die halbe Miete. Weil dann kannst du mit denen gute Matches machen, du kannst House-Shows machen, die ja gar nicht mehr so relevant sind, aber du kriegst immer eine gute Card voll, ist ja auch wichtig. Hast dann ein paar Showstealer in der Undercard vielleicht, die sich auch entwickeln. Also ist das gar nicht so schlecht. Und deswegen, das hat Pascal, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, wo ich eben so ein bisschen differenziert bin, dass man eben das alles versäumt. Ich habe auch falsch verstanden, dass man es vielleicht nicht so konsequent umgesetzt hat. Ich glaube, das ist nach dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht so das Problem. Denn ein bisschen was ist ja schon da, was über dieses wrestlerisch-qualitativ-mäßige hinausgeht und einen It-Faktor vielleicht haben könnte. Namen habe ich gesagt. Ihr habt beide auch bei Breaker zugestimmt. Bei Stephanie müssen wir mal schauen. Rhea hat es auch ein Stück weit. Stephanie hat es. Da sind Leute auch. Und von daher glaube ich, so schlimm sieht es bei WWE derzeit nicht aus. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ja, Logan. Die letzte inoffizielle Schätzung kommt aus dem Dezember 2024. Da war die Schätzung, dass die WWE circa 230 WrestlerInnen unter Vertrag hat. Und da fehlt noch das ID-Programm und der Kauf von AAA ist auch noch nicht mit berücksichtigt. Ja, ach du Heiland. Ja, ein paar sind ja da. Auf jeden Fall. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir auch nun am Ende unserer Folge angekommen. Und wenn ihr auch gerne mal dabei sein möchtet, dann besucht doch einfach unsere WhatsApp-Community unter www.whatsapp.wrestling-infos.de und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal auch mit dabei. Ich bin der Rodek und möchte mich bei allen Leuten aus der Community und meinen beiden Talkpartnern Benny und Andy bedanken. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und erteile meinen beiden Talkpartnern Benny und Andy das Schlusswort. Bitteschön. Naja, du hättest schon einen ansagen können, der anfängt. Ne? So machst du es doch auch die ganze Zeit. Aber nun gut, dann fange ich einfach an. Danke, dass ihr uns zuhört. Danke für die ganzen Sprachnachrichten. Roddy, danke, dass du uns so schön hier durchgebracht hast. Und ja, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht wünsche ich. Ja, ich sage auch vielen Dank. Also das nächste Mal werde ich auch ein bisschen mehr die Klappe halten. Dann können wir vielleicht noch ein paar Sprachnachrichten bringen, weil das Coole an diesem Format ist ja echt, dass wir da so ein bisschen die Userschaft hier mit einbinden. Und das ist wirklich eine runde Sache. In den anderen Podcasts labere ich ja eh immer schon viel zu viel. Von daher kann ich mich hier nochmal zurückhalten und mal hören, was aus der Userschaft kommt. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf die Interaktion mit euch beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, macht es gut, bleibt fröhlich. Tschüss.